Die Neue Linke lebt ja schon seit einigen Jahrzehnten in einer festen Beziehung mit Independent und Subkultur, ohne eigentlich zu wissen, seit wann sie sich mit Selbiger die Couch teilt. Vielleicht kannst du ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Wie kam das Gerede von Subkultur auf und in welchem historischen Kontext entwickelte sich dieser Gedanke? Also ich glaube, dass es verschiedene Stränge sind, die dann sich ganz merkwürdig überlagert haben. Und ein Strang, um das gleich vorweg zu sagen, zeichnet sich ja traurigerweise, muss man dazu sagen, erst in letzter Zeit ab, nämlich dass speziell eine europäische und mehr noch eine deutsche Linie von Subkultur immer gemeint war, eigentlich als so eine Art anti-amerikanischer Reflex auf die böse, dann mit Amerika identifizierte oder mit amerikanischen Monopolen oder wen auch immer identifizierte Kulturindustrie. Also das heißt, in dem Sinne nicht nur eine falsche Vorstellung von der Kulturindustrie als Fabrik hochgehalten wurde, sondern auch eine falsche Vorstellung von Kulturindustrie als national verortbar hochgehalten wurde, nämlich identifizierbar mit der USA. Damit meine ich also neuere Phänomene, die ihr besser kennt und über die ihr auch mehr sagen könnt, als ich es jetzt kann, wo nämlich versucht wird, den Begriff oder die Begriffe der Subkultur oder der Subversion zu revitalisieren, explizit mit einem Bezug auf das andere Deutschland oder das bessere Deutschland oder in irgendeiner Weise auf ein vermeintlich subkulturell tragfähiges Modell von deutscher Identität. Ich glaube, wenn man die ganze Debatte um Subkultur etwas verschiebt, nämlich um ein paar tausend Kilometer nach Großbritannien, wird man feststellen, dass dort die Problematik nie mit der Brisanz diskutiert wurde, wie das hier in Deutschland der Fall war. Also nie so in der Weise vor dem Hintergrund auch einer Möglichkeit von politischer Praxis oder emanzipatorischer Praxis. Das hat damit zu tun, meines Erachtens, dass erstmal das Wort Independent im angelsächsischen Kontext schlichtweg ein verwertungsökonomisches Faktum bezeichnet, nämlich ob es ein Major Label ist oder eben ein Independent Label. Und das hat noch nichts mit der zum Beispiel Musik zu tun, die mit so einem Label vertrieben wird. Also das Beispiel hatte ich ja in Leipzig auch schon erwähnt. Kylie Minogue steht in britischen Plattenläden unter Independent. Und gleichzeitig würde man ihre Musik nicht unbedingt explizit als subversive Indie-Musik klassifizieren. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert und ich wäre durchaus bereit, das auch so zu vertreten. Also das sind ja schon ganz gute Sachen, die die jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, aber das ist ja jetzt nicht die Frage. Ein weiteres Problem, das dazu kommt, ist, dass die Entwicklung der Diskussion um Subkultur im deutschsprachigen Raum wesentlich mehr zu tun haben mit dem Niedergang der politischen Linken. Und das ist eine Verschiebung im politischen Feld insgesamt, die es auch in der Weise meines Erachtens etwa in Großbritannien nicht gegeben hat. Also das heißt, die Frage von Kulturpolitik war in Deutschland irgendwann losgelöst von der Frage der politischen Organisation, sondern das wurde zu einer Entweder-oder-Frage. Die Leute, die Kulturpolitik betrieben haben oder in irgendeiner Weise am Popdiskurs beteiligt waren, haben sich nicht mehr um die politischen Themen gekümmert und umgekehrt haben diejenigen, die Politik gemacht haben, im klassischen Sinne sich nicht um kulturelle Fragen gekümmert. Das hat sich jetzt auch wieder ein bisschen geändert, aber nach dem, was ich weiß, ist es in Großbritannien grundsätzlich anders gewesen. Das heißt nicht, dass es da besser gewesen ist, das heißt nur, dass die etwa mit bestimmten trotzkistischen Bewegungen oder sozialistischen Bewegungen eine längere Tradition haben, etwa auch von der Arbeiterbewegung her und damit auch ein anderes Terrain haben, in dem überhaupt subkulturelle Phänomene auftreten. Dazu gehört ja im Übrigen überhaupt die Frage nach Klassen zu stellen. Also wie sich in einer Entwicklung von Popkultur oder Kulturindustrie Klassenverhältnisse zeigen oder ausdrücken. Und überhaupt der Klassenbegriff gehört ja zur Poplinken, aber auch zur politischen Linken mittlerweile zu den Begriffen, die überhaupt nicht mehr diskutiert werden. Ja. Da sieht ja in Großbritannien die Lage noch anders aus. Und zum Dritten hat genau diese Debatte ja dann auch insofern einen anderen Ansatzpunkt in Großbritannien über die Cultural Studies genommen. Also das heißt, da ging es ja explizit darum, nicht Jugendkulturen als solche irgendwie für emanzipatorisch zu erklären, sondern in der Erklärung von Jugendkulturen zu versuchen, sie innerhalb der politischen Bewegung der Arbeiterklasse oder auch des Bürgertums zu verorten. Und das ist ja eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Forschungsperspektive, als wenn man versucht, sozusagen die subkulturelle Aktivität an sich zum emanzipatorischen Akt zu erklären. Und deshalb glaube ich, alle diese Begriffe, die jetzt eine Rolle spielen, also Independent, Subkultur und so weiter, gerade im deutschsprachigen Raum immer motiviert. Also das primäre Interesse war letztendlich das eigene kulturelle Handeln als Dissident darzustellen und als politisch darzustellen. Und das letztendlich auch losgelöst von Inhalten. Also wie man ja immer an Randbereichen sehen kann, sowas funktioniert ganz gut, wenn das um relativ belanglose Entscheidungen geht, ob jetzt Gitarrenmusik noch möglich ist oder nicht, oder ob Minimal Techno eine gute Sache ist. Aber wenn dann genau Bands anfangen, über Deutschland zu reden oder zum Beispiel über Israel-Palästina zu reden, dann wird es ja in der Regel immer eher falsch und grausam. Independent und Subkultur werden häufig als gesellschaftliche wie kulturpolitische Abgrenzungsstrategie halluziniert. Bedingt nicht das Gefühl der Dissidenz eine umso erfolgreichere, weil subtilere Einbindung in die Verhältnisse? Ja, und ein schönes Beispiel dafür ist ja die an sich unsägliche Diskussion, ob CD-Raubkopien jetzt die Wirtschaft in die Knie zwingen oder nicht, oder ob, weiß ich nicht, Computer Freeware das neue Gegenmodell zu Microsoft ist oder irgend sowas in der Richtung. Also es gibt ja, also von Benjamin den Vortrag der Autor als Produzent. Und wenn man das mal als Formel nimmt und überträgt auf die Popkultur und vom Pop-Produzenten spricht, beziehungsweise vom Popmusiker als Produzenten, dann wird man nach meiner Erfahrung leicht feststellen, dass eigentlich die Produktionsverhältnisse selber in der Popkultur nie thematisiert werden. Und damit meine ich jetzt nicht Plattenverträge. Also die gelegentlich mal thematisiert werden, wenn George Michael Ärger mit der Plattenfirma hat oder Prinz Ärger mit der Plattenfirma hat, oder wenn man auch mitbekommt, dass selbstverständlich auch manchen das gelingt, gegenüber der Plattenindustrie ganz gute Verträge rauszuhandeln, dass es für die auch wichtig ist. Aber darin erschöpft sich ja überhaupt nicht das Produktionsfeld von Pop oder Popkultur, sondern das Produktionsfeld von Popkultur fängt ja an mit einem ökonomischen Apparat, der zu tun hat mit der Herstellung von Musikinstrumenten, mit der Bereitstellung von Übungsraum, mit dem Bezahlen von Übungsraum, mit Auftrittsmöglichkeiten, mit also einem ganzen System von unterschiedlichsten gesellschaftlichen Veranstaltungen, die aber nie mitthematisiert werden. Also die werden bemerkenswerterweise immer nur thematisiert, wenn die auf einer kulturell-symbolischen Ebene auffällig werden. Also wenn auf Konzerten Nazis auftauchen oder bestimmte, wenn sexistische Übergriffe sind oder rassistische Übergriffe, dann wird sowas auffällig. Also das ist gut, dass es auffällig wird und dann auch problematisiert wird. Aber man darf ja nicht vergessen, dass dem sozusagen schon die Normalität der kapitalistischen Warenproduktion vorausgeht. Und die kann man nicht ohne weiteres ändern, auch nicht dadurch, dass man umsonst Konzerte macht oder die in irgendwelchen Übungsraumprojektgruppen drin hängt, die sich gegenseitig finanzieren, was auch alles tolle Sachen sind, aber prinzipiell genau das wird ja nicht thematisiert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das Aufgabe von Kunst oder Kultur ist, sowas zu tun. Ich glaube, dass es nicht Aufgabe ist von der Popkultur, sich in dieser Art selber zu bespiegeln oder selber ihre Verhältnisse offen zu legen. Wenn es gelingt, ist das prima. Ich glaube, dass es vielmehr genau Aufgabe der kritischen Theorie wäre, das zu tun. Und Aufgabe des Popdiskurses wäre, das zu tun. Das Problem ist nur, dass die sich für links haltende Pop-Szene ihre Reichweite überschätzt und glaubt, dass sie tatsächlich in der Lage wäre, die Verhältnisse, unter denen sie operiert, zu erkennen und erklären zu können. Und da, glaube ich, sind wir wieder an dem Punkt, wo dann auch irgendwelche Bands meinen, unbedingt auch nochmal ihr Israel-Statement abgeben zu müssen oder ihr Anti-Bush-Statement abgeben zu müssen. Aber es hat sie ja nie jemand danach gefragt. Also zumindest glaube ich nicht, dass also daran die Qualität ihrer künstlerischen Arbeit hängt, wenn sie dann auch noch was gegen oder mal wegen auch für Bush sagen. Ich will nochmal auf die Produktionsbedingungen zu sprechen kommen. Wahnsinnig motiviert, selbst aufopfernd und ausbeutend stellen DIY-Nerds Platten her, veranstalten Konzerte, Partys, Ausstellungen oder bringen Magazine raus, ohne dass es eine Grenze zwischen Produktion und Reproduktion gäbe, also eine Trennung von Arbeit und Freizeit. Funktioniert der Independent-Mythos so, wie die Arbeitsgesellschaft gern funktioniert hätte? Also die hat ja auch mal so funktioniert, beziehungsweise ich glaube, dass solche Formen von Subjektivität oder solche Modelle von Individualität nach wie vor Leitfiguren abgeben für das, was gesellschaftlich eigentlich der Konsens sein sollte. Also Menschen funktionieren dann aber nicht so und auch die Do-it-yourself-Bewegung funktioniert ja längerfristig nicht. Also die kommt ja alle paar Jahre mal wieder oder so ähnliche Formen kommen mal wieder. Und ich glaube, dass ein ähnliches Phänomen bereits in den End-70er Jahren, Anfang 80er Jahren zu bemerken war, nämlich in der politischen Szene der Autonomen. Also, dass die in gewisser Weise eine Form von Subjektivität vorgelebt haben, wo sie ja schon ganz explizit vom Begriff her angeschlossen haben an die bürgerliche Form des Subjekts, nämlich das autonome Subjekt, die längerfristig die Leitorientierung abgegeben hat für auch bestimmte ökonomische Entwicklungen in den 90er Jahren. Also das, was so unter dem Begriff New Economy passiert ist, glaube ich, deckt sich weitgehend mit diesen Vorstellungen von selbstgemachter Individualität und einem selbstgemachten Leben und Vorstellung, dass jeder seines eigenen Glückes Schmiedes sei und so weiter. Also das heißt, die Antwort wäre ja, aber ich glaube, dass man die Trennung zwischen solchen Phänomenen oder solchen Bewegungen wie die Do-it-yourself-Bewegung auf der einen Seite und dann der Normalität der Arbeitsgesellschaft gar nicht mehr so aufrechterhalten kann. Also das heißt, dass die Sphäre von Arbeit und Freizeit ineinander verschmelzen, war ja zumindest als These auch schon in den 40er Jahren im Kulturindustriekapitel formuliert. Die Frage ist vielleicht dann, was ist die Verlängerung von was? Und während man hat, also vielleicht sagen könnte, dass auch unter dem Vorzeichen von Fordismus, also wo es auch noch darum ging, Klassen Widersprüche explizit auszublenden, Kultur eher dazu gedient hat, als Freizeit die Arbeitsverhältnisse zu verlängern, hat man heute es eher mit so einem, also wieder damit zu tun, dass auch Kultur wieder die Arbeitsverhältnisse verlängert, aber die Arbeitsverhältnisse selber haben sich auch schon verändert und ich glaube, dass genau für die 70er und 80er Jahre wiederum verbindlich war, dass die Arbeitsverhältnisse sich eher so kulturellen Formen angeglichen haben. Obwohl ich, wahrscheinlich stimmt das auch nicht, also vielleicht ist das auch alles viel dynamischer, also dass gearbeitet wird, als hätte man Freizeit und gleichzeitig Freizeit so praktiziert wird, als würde man noch weiter arbeiten. Yeah, swing it. Oh, growl it. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. What a da da da da da da da da da da da da da. It makes no difference if it's sweet or hot. Just keep that rhythm, give it everything you got. Say it don't mean a thing if it ain't got that swing. What da da da da da da da da da da da da da da. It don't mean a thing if it ain't got that swing. You don't mean a thing, all you gotta do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just sing that thing, give it everything you've got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. What that do? What that do? What that do?